Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṁ sammā sambuddho vijja charma sampanno sugato lokavidu anuttaro puissa dhamma sāvati sattā deva manusānaṁ buddho bhagavati svākhātu bhagavata dhammo sandhitiko akādiko eipāsi Opanaiko pachattam veditavo vinyo iti Supatipanno bhagavato sangha sangho Supatipanno bhagavato sangha sangho Nyaye patipanno bhagavato sangha sangho Sāmīcī patipanno bhagavato sāvaka saṅgho yadidam cattāri purisa yugāni attha purisa puṅgala esa bhagavato sāvaka saṅgho āhuveyo pāhuveyo tāṅkhineyo anjali karaniyo Anuttaram punya khetam lokasanti evam bundam sarantanam dhammam sangam cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe sati ti. So, wir sind bei dem Raum, bei dem großen Raum. Alles kommt hinein. Und wir haben schon gesagt, dass dieser liebe Freund Raum steht für was? Steht für durch Raum alle Elemente, die von Wahrnehmung, alle Objekte dann wahrgenommen werden. Also es steht für Upadarupa, für das, was von den vier Elementen deriviert wird. Was von den vier Elementen deriviert wird, wird nur wahrgenommen, indem dieser Raumelement da ist. Wenn Raumelement nicht da ist, gibt es keine Begrenzung. Wenn keine Begrenzung da ist, dann gibt es keine Wahrnehmung von Rupa. Die Möglichkeit von Wahrnehmung von Rupa ist dadurch, dass da diese Begrenzung ist. Deswegen die Lakhana-Eigenschaft von Akaso, von Raum, ist nichts anderes als diese Begrenzung von Rupa. Wir können nur durch die Sinnen wahrnehmen, indem diese Begrenzung da ist. Wir sehen Farbe nur in dem Inzwischenraum ist. Wir hören die Geräusche nur in das Inzwischenraum ist. Wir, obwohl wir berühren mit der Zunge direkt, im Gegenteil zu Geräuschen und zu Farben, wir direkt berühren diesen Geschmack. Aber wir können es nur berühren, indem der Raum da ist. Und keine Begrenzung, keine Möglichkeit zu berühren. Und genauso mit Geruch. Wir berühren auch direkt, aber nur diese Möglichkeit von Berühren, nur indem dieser Raum da ist. Die Erde, Feuer, Wind berühren wir auch direkt mit Körperbewusstsein, aber wir berühren nur indem dieser Raum da ist. Und mit allen anderen Rupas ist es genauso. Die allen anderen Rupas, die von vier Elementen deriviert sind, diese Möglichkeit von Wahrnehmung da ist, nur indem sie begrenzt sind, die Begrenzung haben. Wenn wir diese Begrenzung von Rupa überspringen, dann sind wir wo? In Arupa. Aber wo es Rupa gibt, gibt es Begrenzung. Und was immer für Rupa es sei, es existiert nur indem es begrenzt ist. Jetzt, dann, wir haben schon, Sie erinnern sich an die Eigenschaften von Erde, Wasser. Wir haben schon betont, dass in der Abhidhamma-Lehre, wir haben immer Definition durch Lakana durch Eigenschaft. Was ist Eigenschaft von Erde? Alle erinnern sich. Was ist Eigenschaft von Wasser? Kohäsion ist die Manifestation von Wasser. Fließen. Fließen. Eigenschaft von Feuer? Wärme. Eigenschaft von Wind, Stützen. Und dann Eigenschaft von Raum ist dann die Begrenzung von Rupa. Und was ist Rasa, was ist Geschmack, was ist Funktion von Raum? Rupa, Parianta, Pakasana. Die Pakasana heißt, es zeigt diese Begrenzung. Da wir können Rupa wahrnehmen, wir können Geschmack von Rupa haben, wir können Empfang von Rupa haben, indem existiert diese Manifestation von den Limiten von den Begrenzungen von Rupa. Pakasana heißt zeigen. Es zeigt, der Empfang davon ist, dass es zeigt, die Begrenzung. Die Grenzen von Rupa. Und wie wird es manifestiert? Jetzt kommt es in unserem Text. Es wird manifestiert durch das, was nicht berührt ist, durch Lecher und so weiter. Oder es wird manifestiert bis durch Mariada, durch die Begrenzung von Rupa. Und was ist Was ist die Ursache von Raum? Was ist die Ursache von Entstehung von Raum? Diese begrenzte Rupa muss da sein, sonst gibt es keine Entstehung von Raum. Und mit diesem Verständnis, die andere Elemente versuchen sie auch immer mit diese vier Aspekten zu. Sie erinnern sich schon an Erde. Was ist Eigenschaft von Erde? Härte. Was ist das Geschmack oder Funktion von Erde? Etablieren. In der Erde da ist, man wird etabliert in den Elementen. Immer daran denken, wenn sie gehen, sie etablieren sich in der Erde. Wenn sie in der Erde etabliert sind, dann können sie die anderen Elemente wahrnehmen. Was wird bewegt? Die Erde wird bewegt. Was wird geheizt? Die Erde wird geheizt. Ist das klar? Und für unsere Texte sehr wichtig, was ist die Manifestierung von Erde? Sampatichana. Komm, alles Empfang. Alles kann die Erde empfangen. Das ist die Manifestation von Erde. Alles Empfang, großes Herz, die Mutter Erde. Deswegen sagt man immer die Mutter Erde. Sehr interessant, in allen anderen Sprachen sagt man Mutterland, nur auf Deutsch Vaterland. Sehr interessant. Das ist interessant. Sogar nach dem deutschen Gesetz ist Vater ist wichtig. Mutter ist nicht wichtig. Deswegen solche Typen, so wie ich, als Deutsche erscheinen, weil wichtig ist der Vater. Ja, wir sind bei der Erde. Und was ist mit Wasser? Was ist Eigenschaft von Wasser? Fließen. Fließen. Flowing. Pagharana. Pagharana heißt Trickling. Und was ist dann Manifestation von, was ist dann Rasseempfang oder Funktion von Wasser? Wachsen. Wachsen. Und was ist die Manifestation? Zusammenhalten. Na, richtig, Zusammenhalten. Kohäsion. Und kommen wir zu Feuer. Was ist die Eigenschaft von Feuer? Wärme. Wärme. Was ist dann die Empfangfunktion? Es bringt zur Reife. Alle Sachen werden zur Reife gebracht, werden dann weich, fein dadurch. Das ist natürlich im Zustand von Gleichgewicht. Nicht, Sie sollen das als im eigenen Körper so betrachten. Nicht wissenschaftliche Experimente. Und was ist dann Manifestation? Es gibt diese Weichheit. Madhava heißt es die Fähigkeit, Weichheit zu den Dingen zu geben. Indem was warm ist, wird weich. Wenn Sie das im Kühlschrank tun, dann wird es hart. Dann aus dem Kühlschrank nehmen, dann wird es weich. Dann kann man das wieder essen. Und kommen wir dann zu Wind. Was ist die Eigenschaft von Wind? Stützen, richtig. Und was ist Empfangfunktion? Bewegung. Santirana ist Bewegung. Und tragen ist Manifestation. Besonders tragen, was Sie später sehen werden, hoffentlich, in Kalapa. Das, was tragt diese Kalapa, ist nichts anderes als Wind. Aber auch im Körper, Wind ist der Tragende, die andere Rupa sind getragen. Und so kommen wir zu Raum und den müssen wir dann im Zusammenhang mit den anderen Eigenschaften, die wir gelernt haben, bringen. Rahula, was ist das Raumelement? Das Raumelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Raumelement? Immer er erklärt, wie wir gesagt haben, das Innere wird erklärt ausführlich, das Äußere wird nur am Rande, indem man Anhaftung an inneren Raum los wird, dann wird man nie wohl auf äußeren Raum anhaften können. Das immer nach diesem Prinzip, auch bei den anderen Elementen. Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen Raum, raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, also die Ohrlöcher, die Nasenlöcher, die Mundöffnung und die Öffnung, mit der das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt worden ist, heruntergeschluckt wird und die, in der es sich ansammelt, also in dem, wörtlich in dem es etabliert wird, sonst können sie da nicht existieren, und die, durch die es unten ausgeschieden wird, oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, was sind andere klare Räume in unserem Körper, denken Sie noch? Die Ohren. Zum Beispiel? Die Ohren. Ohren haben Sie schon so erwähnt. Die sind schon da. Gefäße. Stirnhöhlen. Natürlich, die Poren auch in den Haaren und alle Poren in Haut. Alle Zellen, alle Zellen letztendlich. Auch Zellen existieren nur in dem, dass sie Begrenzung haben. Alles. Raum, raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, das ist sehr wichtig zu verstehen, Objekt der Anhaftung, in dem es Objekt der Anhaftung ist, dann gehört es zur Erfahrung von den fünf Aggregate von Existenz. Hm? Wenn es nicht Objekt der Anhaftung ist, dann ist es wieder anderes. Hm? Raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Raumelement. Hm? Also indem es Objekt der Anhaftung ist, gehört es auch zu den Aggregaten von Existenz. Zum Beispiel im nördlichen Buddhismus wird Raum bezeichnet als Asankhata, als nicht zusammengesetzte, hm? Nicht zusammengesetzte. Natürlich, Raum ist nicht zusammengesetzt, aber in dem Sinne, dass es angehaftet wird, trotzdem gehört es zu den Aggregaten von Anhaftung. Hm? Direkt oder indirekt, wie man es nimmt, hm? Es ist da, obwohl es nicht zusammengesetzt ist. Raum ist nicht zusammengesetzt. Hm? Es kommt nicht zur Entstehung und zu Vergehen. Raum kann nicht entstehen, kann nicht vergehen. Deswegen ist es, kann man es auch nicht zusammengesetzt betrachten. Also Asankhata. In der Theravada-Tradition gibt es nur Nirvana als Asankhata. Aber im nördlichen Buddhismus auch Raum ist Asankhata. Und dann in Yogacara viele andere Asankhatas kommen, sogar neun. Also obwohl es nicht zusammengesetzt ist, gehört es zu den Aggregaten von Existenz indirekt. Alles, was angehaftet wird, gehört zu den Aggregaten von Existenz. Und die, durch die es unter unseres gehörenden Dingen Raum, raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Raumelement. Sowohl das innere Raumelement als auch das äußere Raumelement sind einfach nur Raumelement. Raumelement ist einfach was Element, wir haben schon gesagt, Dhatu ist Dhatu, indem es einfach Dhatu ist. Er weiß nicht, ob wir ihn als angenehm oder unangenehm erfahren. Er ist vollkommen neutral, deswegen ist er in diesem Sinne echte Dhatu. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das haben wir gelernt bei allen anderen Elementen, allen anderen Datus. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Raumelement ernüchtert und macht den Geist begierdelos in Bezug auf das Raumelement. Dann jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Die Elemente haben wir, die Eigenschaften von den Elementen und ihre Natur von Ichlosigkeit wird erklärt. Wenn die Ichlosigkeit von den Elementen klar ist. Hier haben wir 5 Elemente. Hm? Wenn Ichlosigkeit klar ist, dann geht es weiter. Was sagt der Buddha? Rahula entwickelte Meditation. Die gelassen, wie die Erde ist, das hat er selbst zugefügt, gelassen. Das ist nicht in Pali, aber nicht schlecht. Rahula entwickle, auf Pali einfach, Rahula entwickle die Meditation, die gleich der Erde. Das ist die wörtliche Übersetzung. So ist es, kann man sagen, sogar mehr Eindruck. Also Rahula, entwickle Meditation, die gleich der Erde. Da müssen wir auch verstehen, dass, was heißt Meditation in Pali oder in Sanskrit? Bhavana. Bhavana ist nichts anderes als die wörtliche Bedeutung von Meditation. Bhavana ist nichts anderes als Werden. Bhavana. Von dem Wurzel Bhu. Bhu Bhavati Bhavana. Bhavana, Meditation heißt Werden. Wenn wir wirklich über etwas meditieren, wir sollen eins mit der Sache sein. Wir sozusagen werden die Sache, dann ist es wahre Meditation. Und das wird umso mehr eindrückend, wenn er sagt, Rahula, sei so wie die Erde. Also sei so wie die Erde in Meditation. Das ist die dann beste Übersetzung. Oder Rahula, sei gleich wie die Erde in deiner Meditation. Noch bessere Übersetzung. Patavi samam hite Rahula bhavana bhavayantu. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, also die wörtliche Bedeutung ist, wenn du so meditierst, dass du gleich mit der Erde wirst, Manapa fasa, angenehme und unangenehme Kontakte, die angenehme, durch angenehme Kontakt, was kommt zustande? Die Begierde, Lobha. In Abhidhamma sind es 8 Lobha Mula Chitta, 8 Geistesprozesse, die durch Lobha gesteuert werden. Auch 8 Durchgänge des Geistes, die durch Lobha bestimmt sind. Die sind die dann qualifiziert, entweder sind sie mit Somanasan, mit Glück oder ohne Glück, Somana Sasahagata, Dittigata Sampayuta, oder sind mit Ansicht oder ohne Ansicht, oder sind Sasankharika mit, man wird Impuls kommt von sich selbst oder von den anderen. Dann insgesamt 8 solche Geistprozesse, die von Lobha gesteuert sind. Entweder durch, entweder mit Freude oder mit Gleichmut, mit Ansicht oder ohne Ansicht, oder gesteuert von draußen oder von sich selbst. Dann, warum kommen diese Prozesse zustande? Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir durch Lobha heißt, durch Begierde gesteuerte Prozesse haben? Diese Objekt muss Manapa sein, Objekt muss angenehm sein. Diese Erde ist ziemlich glatte Gefühl, ziemlich feine Gefühl. Temperatur nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Pulsation, Stützen, ausgeglichen, so schönes Gefühl da. Davon entsteht dann Lobha. Und wenn Berührung mit dem Körper und wenn Berührung nicht angenehm ist, was entsteht? Ablehnung. Entweder von sich selbst oder von, man wird von anderen dazu Anstoß kommt, entweder von sich selbst oder von anderen. Dann 2. Dann Manapa, Amanapa, Fasa, die angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinem Geist eindringen und dort bleiben. Die beste Übersetzung wäre, dass die angenehme und unangenehme Kontakte Chitam na Paryadaya Thasati deinen Geist nicht kontrollieren. Das ist viel besser. Asati heißt, werden nicht stehen. Paryadaya heißt, dass sie dich dass du nicht in diese, sie werden nicht deinen Geist angreifen können. Diese Gleichgewicht von deinem Geist wird nicht kollabiert nicht. Das ist eine sehr schöne Sprache, aber wenn man übersetzt so, deinen Geist eindringen und dort bleiben, ist okay, aber nicht so direkte Eindruck. Was heißt das? Dass man soll so wie Meditation üben, damit der Geist, dass man Meditation üben soll, damit man wird so wie Erde, gleich wie die Erde, in dem Sinne, dass man wie die Erde die Fähigkeit hat, nicht von angenehmen und unangenehmen Kontakten kontrolliert werden. Das ist die tiefe Bedeutung hier. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Gott, Urin, Speichel, Eiter und Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genauso Rahula entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist, denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Also, wie immer man das übersetzt, wie ich das übersetzt habe oder wie er das übersetzt habe, ist es klar. Ja? Diese, was hier geschildert wird, ist die, was man im Pali heißt, Tadibhava. Tadibhava ist Soheit von der Erde, Suchness. Die Soheit von der Erde ist so, dass sie diese Fähigkeit hat, alles zu empfangen, gleich ob es uns angenehm oder unangenehm erscheint, weil die Erde eben macht nicht diese Unterscheidung. Indem es nicht diese Unterscheidung macht, hat sie diese Fähigkeit. Wir haben gesehen schon in unseren diese Mahahatipado Upama Sutta, das wir vorige Woche gelesen haben, dass die Verständnis von, schon dort Verständnis von den Elementen, nach dem Verständnis von Elementen kommt gleich die Schilderung von den Tugenden, die damit verbunden sind. Man wird geschimpft, man reagiert nicht, man wird sogar geschlagen, man reagiert nicht. Warum? Weil man versteht diese Tadibhava, die Soheit von den Elementen. Wer wird geschimpft? Die diese Körper sind nur diese Elemente. Und indem man das versteht, dann kann man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil diese Elemente sind neutral, die sind Soheit. Was nicht Soheit ist, ist der Geist, das diese Elemente betrachtet. Und er ist nicht, er lässt sich aus der Ruhe bringen, weil er nicht die Elemente versteht. Genauso wie Erde und Wasser ist ein Element, dann die Klänge sind auch nur Elemente, die Farben sind auch nur Elemente, nichts anderes. Dann wie man der wahrheitsgemäß wahrnimmt, wie kann er sich aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn Sie schon bei Kalapa-Analyse sind, wenn Sie Klang hören draußen, können Sie diese Klang als Kalapas analysieren. Was finden Sie dort? Nur Erde, Wasser, Feuer, Wind, Farbe, Geschmack, Geruch, Ernährungselement und kommt dann nach Klang dazu. Das ist die Moleküle von Wahrnehmung, das Sie sehen. Und nichts davon ist wertvoll, dass man sich darüber ärgert. Nicht wahr? Aber in der anderen Lehrrede, da haben Sie übersetzt, die Erde ärgert sich. Oder das Wasserelement ärgert sich. Natürlich. Pakopa. Pakopa heißt, er wird geschüttert. Sie müssen verstehen, das ist eine sehr, sehr tiefe Sache, dass in indischer Philosophie, chinesischer Philosophie, sogar in der Bibel ist es genauso. Diese Mikrokosmos und Makrokosmos, sie sind nicht getrennt. Das haben die früheren Menschen sehr, sehr klar verstanden. Wenn es gibt Unruhe in der Natur, diese Unruhe in der Natur wird reflektiert in den inneren Elementen. Wenn innere Elemente sind in Ruhe, dann das wird reflektiert auch in Natur von den äußeren Elementen. Die früheren Menschen haben in Harmonie mit der Natur gelebt. Sie haben nicht Natur, sie waren nicht entfremd von der Natur. Jetzt kommt die Zeit, wenn die Menschen sind entfremd von der Natur und wir sehen nicht, dass die Elemente, die unsere Körper die Erfahrung von Elementen in unserem Körper sind dieselben Elemente, die wir draußen erfahren. Deswegen diese Idee ist sehr tief eingeprägt. Das ist auch sozusagen die grundlegende Idee von indischer oder chinesischer Medizin, dass diese Harmonie von innen und außen. Die Probleme kommen von, dass diese Harmonie, diese Gleichgewicht, Harmonie wird geschüttert. Innen wird geschüttert und außen auch wird geschüttert. Deswegen ist es so vergänglich. Verstehen Sie? Deswegen ist es Dukkha. Es wird immer geschüttert. Die Rupa, was ist erschüttert? Rupa, was ist Rupa? Wir haben schon geschrieben. Wir haben schon gesagt, Rupa ist das, was immer bricht. Durch was bricht? Durch Hunger, immer erschüttert, durch Durst, durch Fliegen, durch diese Moskitos. Immer wird es gebrochen, erschüttert. Innen, draußen genauso. Diese Eigenschaften, die wir innen erfahren, existieren auch draußen, obwohl die existieren in anderen großen Dimensionen, die sind da. Was Rupa ist, ist das, was, egal ob es innen ist oder draußen, immer, immer brechen werden. Das ist die Natur von Rupa, Soheit von Rupa. Aber obwohl es bricht, es ärgert sich nicht, es ist Soheit. Es ist Soheit der Dinge, bedingte Entstehung. Diese Sachen geschehen nach eigenen Gesetzen, die Rupa wehrt sich nicht, die akzeptiert alles, was kommt. Hm? Ob es gut ist oder schlecht ist, die richtet sich nach den Gesetzen. Also die Rupa ist dann diese Erde ist Soheit. Das ist die Natur der Erde. Und Soheit von Erde ist immer in Wandel zu sein. Indem es immer in Wandel ist, es kann nicht ein fester Kern haben, ein Ich sein, oder einem Ich gehören. Das ist die Idee, nichts anderes. Und das existiert innen, das existiert draußen, das existiert überall, nichts anderes als diese Soheit. Indem wir nicht diese Soheit sehen, dann gibt es viele, viele Probleme. Wenn man die Soheit sieht, dann die Probleme lösen sich. Die Erde, wie wir lesen, die Erde hat diese Fähigkeit, egal ob der Kontakt angenehm ist oder unangenehm ist, sie hat diese Fähigkeit, neutral zu sein. Und was von den Elementen zu lernen ist, ist genau diese Fähigkeit. Diese Fähigkeit ist dann die Voraussetzung für Weisheit. Und durch Weisheit dann diese fünf Aggregate von Anhaftung sind nicht mehr fünf Aggregate von Anhaftung. Sie werden dann fünf Aggregate von Befreiung. Das ist, was Sie lernen im Buddhismus. Nichts anderes. Nichts wissenschaftliche Untersuchungen, sondern innere Erfahrung. Also weiter. Was ist Tadibhava? Was ist Soheit? Soheit ist, dass man sich nicht ärgert und man haftet nicht. Das ist Soheit. Und die Erde ist genau dieses Symbol, Manifestierung von dieser Soheit. Ja, Michael? Tadibhava, ist das das gleiche Tathata? Das Gesetz der Soheit? Tadibhava und Tathata. Es ist sehr ähnlich, aber nicht ganz egal. Nicht, es wird ein bisschen in anderen Kontext gebraucht. Tathata bedeutet Zustand, in dem sich die Dinge befinden. Und Tadibhava hat mehr impliziert, mehr direkte Erfahrung. Tathata ist mehr abstrakt. Tadibhava ist mehr konkrete, indem wir Erde genau anfassen können. Ist etwas sehr Konkretes, dann nicht Tathata, sondern Tadibhava. Tat ist das. Und Tadi ist das, zu diesem unmittelbaren Erfahrung gehörende. Ja. Ist das klar? Komm, sie, komm, so. Okay, ich verstehe, das eine ist konkreter und das andere ist dann mehr ja, ja. In der Einsicht. Ja, ist eigentlich Synonym, aber das ist unmittelbar. Es, diese Pali-Sanskrit-Sprache hat unglaubliche Feinheit, obwohl die deutsche Sprache ist gar nicht schlecht, ist wunderschön, aber manche Sachen einfach lassen sich nicht sehr klar erklären, weil besonders was innere Forschung anbetrifft, die Inder sind an der Spitze, kann man nichts vergleichen. Diese Feinheit, mit der sie meditative Erfahrungen erklären können, das ist Resultat von tausende Jahren von meditative Tradition, die einfach bei uns nicht vorhanden ist. Also, gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Gott Urin, das haben wir schon gelesen, dann diese Tadibhava ist eine Soheit, Tatata ist okay, aber im Sinne von in dieser direkten Erfahrung, man wird, indem man es direkt mit den Sinnen erfährt, man wird nicht sich ärgern können und man wird nicht anhaften können. Das ist die Bedeutung. Deswegen ist es verbunden mit, was er nicht genau übersetzt hat, Rahula, sei, meditiere und sei so wie die Erde. Du sollst unmittelbar das erfahren. Das ist nicht so viel logische Folgerung, das ist mehr die unmittelbare meditative Erfahrung. Sei die Erde, sei gleich wie die Erde und mache die Erfahrung so wie die Erde, dass du alles annehmen kannst, egal ob es schön ist oder unschön ist, ohne sich zu ärgern. Dann wirst du so wie Erde. Dann wirst du Erde. Das ist dann Erde-Meditation. Das ist dann? Erde-Meditation. Du wirst wie die Erde. Wir haben schon gesagt, Meditation heißt nichts anderes als werden. Eins werden mit der Sache. Die Sache von Erde ist eben, dass sie alles nehmen kann. Die hat diese Fähigkeit. Ohne zu unterscheiden, ob es angenehm ist oder unangenehm ist. Wenn wir so weit sind, dann unsere Probleme sind gelöst und kommen nicht mehr. Unmöglich, dass sie noch kommen. Wenn man aber, auch wenn man nicht so weit ist, wenn man das verstanden hat, dann kann man schon viel, viel in der Welt machen. Indem man das nicht verstanden hat, auch wenn man will, kann man nicht viel machen. Nur wenn man das verstanden hat, kann man machen. Verstanden im Sinne, dass man das unmittelbar erfahren hat, wie er sagt, dass man wird diese Sache. Auch ein klein bisschen ist schon viel. Nicht wahr, Jana Budi? So ist es. Dann Rahula, entwickle Meditation, dann immer sie weltlich übersetzt, immer dasselbe. Sei wie das Wasser. meditiere, dass du wie das Wasser wirst. Das ist die, oder meditiere, dass du gleich wie das Wasser bist. Das ist die Bedeutung. Und genauso mit den anderen, wie Feuer, meditiere, dass du wie Feuer wirst, meditiere, dass du wie Wind wirst. Und immer diese, was, wenn du so wirst, dann bist du diese Tadibhava, bist du diese Neutralität, dann kannst du dich nicht mehr ärgern und kannst du nicht mehr anhaften. Das ist ein Synonym für Upeka? Tadibhava. Es hat zu tun mit Upeka, aber Tadibhava gehört viel mehr zu Weisheit, Soheit. Wenn man Soheit versteht, dann wird man natürlich Upeka haben. Es ist nicht möglich, dass jemand, der Soheit versteht, sich viel aus der Ruhe bringen lässt. Ich habe eine Frage. Ja? Also, heißt das auch, dass wenn wir Anapanasati üben, dass wir zum Atem werden oder Metta-Bhavana, dass wir zum Metta werden? Man soll nicht die Worte zu ernst nehmen. Indem sie Worte zu ernst nehmen, dann sind sie Sklave von den Worten. Aber sie sollen Meister von den Worten werden. Wenn es passt, so wie die Inder machen, die sind besonders geschickt, wenn die Worte passen zu der Bedeutung, die sie erklären möchten, dann machen sie Etymologie nach dem, was sie erklären möchten. Sie nehmen die Worte nicht zu ernst. Problem, Tragödie mit westlicher Zivilisation ist, dass wir die Worte zu ernst nehmen. Und wir denken, dass Wort etwas Echtes ist. Aber indem sie tiefer sich mit Buddhismus beschäftigen, je mehr man von Buddhismus versteht, desto weniger man wird an die Wörter anhaften. Wörter ist eine Sache und Bedeutung ist die wahre Bedeutung ist auch andere Sache. Wenn man sagt Anapana Bhavana, dann ist Meditation über Atmen, dann sie können interpretieren in dem Sinne, dass sie sich mit dem Atmen vereinen. Aber natürlich, sie können nicht Atmen sein in diesem Sinne. Sie können Atmen sein, aber nicht Atmen sein, egal wie sie. Nehmen Sie das nicht zu ernst. Damit Sie gut meditieren, dann müssen Sie alles anderes als Atmen vergessen. Dann sind Sie dabei. Ob Sie Atmen sind oder nicht, na, egal. Dann jetzt kommen wir zu 17. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinem Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie Raum sich nirgendwo auf etwas stützt, das ist sehr wichtig, damit man versteht. Der Kommentar erklärt so: Wenn zum Beispiel wenn Raum, in dem etwas, ein Gegenstand steht, wenn dieser Gegenstand gebrochen wird, Raum wird davon nicht beeinflusst, in diesem Sinne. Zum Beispiel, wenn ein Berg bricht oder ein Baum bricht, Raum wird nicht davon beeinflusst. In diesem Sinne, gerade so wie Raum sich nirgendwo auf etwas stützt, warum wird er nicht gebrochen, wenn der Baum gebrochen ist oder Berg gebrochen ist oder Haus gebrochen ist? Weil eben, weil er sich nirgendwo auf etwas stützt. Wenn Haus gebrochen wird, der Raum von dem Haus wird nicht gebrochen, kann nicht gebrochen sein. Genauso Rahula entwickle Meditation, die er immer sagt, gelassen, aber wörtlich, dass du so wie Raum bist. Alles bricht zusammen, aber du brichst überhaupt nicht. Das ist die Bedeutung. Das ist Tadibhava. Soheit der Dinge. Genauso Rahula, entwickle Meditation, dass du so wie Raum bist, immer gelassen. Er will das beschreiben, aber indem er das beschreibt, dann verliert das Kraft der Sprache. Viel besser ist direkt übersetzen, denn indem man das beschreibt, macht man es kompliziert und dann diese Schönheit und Kraft der Sprache geht weg, nicht wahr? Er hat diese Tendenz leider an vielen, vielen Stellen. Er will das klar machen und dadurch macht er es sehr kompliziert. Und dann diese unmittelbare Kraft der Sprache ist nicht mehr da. Und jetzt kommen wir zu sehr, sehr wichtigen Stellen, die eigentlich die Essenz von unserer Sutta sind. Diese sechs Außerelementen, Elemente Meditation, das sind fünf Elemente Meditation. Man soll wie werden, so wie Erde, so wie Wasser, so wie Feuer, so wie Wind, so wie Raum. Und das sind fünf Meditationen. Dann zusätzlich dazu kommen noch sechs andere Meditationen. Wenn man sie dann richtig versteht, mit Zusammenhang mit den fünf anderen Elementen Meditationen, dann wird man instande sein, die maximale Erfahrung von Anapanasati und maximale Erfahrung von Kayagata Sati, die Meditation, dass die Achtsamkeit am Körper, die Dhatu-Meditation, vier Elemente-Meditation, ist nichts anderes als Achtsamkeit gegenüber Körper. Vielleicht morgen werde ich noch darüber sprechen, damit Sie das alles richtig zusammenfassen. Diese Meditation oder Achtsamkeit gegenüber Körper wird nur erfolgreich, wenn es richtig zusammengefasst wird. Da kommen Elemente, Unreinheit, Meditation, die Atmen, Meditation, alles ist Meditation über Körper. Alle diese Sachen gehören dem Körper. Und wenn man es tief realisieren möchte, dann das sind die besten Voraussetzungen. Dann Rahula, entwickle Meditation über Mitgefühl. Metta, das was wir immer machen, das kommt erst 18. Rahula, entwickle Meditation über Metta, ja, das ist richtig. Über liebende Güte hat er übersetzt. Liebende Güte, okay. Warum nicht Liebe, genau, das ist viel besser als liebende Güte. Warum übersetzt er liebende Güte? Liebe ist sehr gesetzt im Deutschen. Loving kindness. Huh? Yeah, because love is, Liebe ist auch anhaftend. Und Liebe ist? Naja, aber Liebe ist, dann ist es, muss man unterscheiden zwischen Liebe und Anhaftung. Liebe ist immer positiv. Aber wenn es ohne Anhaftung ist, dann jetzt, was wird erklärt? Er hat erklärt, diese Tadibhava, wir haben das als Tadibhava genannt, also Soheit der Elemente. Und jetzt erklärt er, wie kommt er zu dieser Soheit der Elemente? Was ist der Grund für Soheit der Elemente? Weil, wie kommt man dazu, dass man diese Fähigkeit entwickelt, dass man so wie Erde wird fähig, alles zu empfangen, egal ob es ihm als angenehm erscheint oder unangenehm erscheint. Wie entwickelt man diese Fähigkeit? Was ist der Grund dafür? Na, natürlich Grund Nummer eins, der spitze Grund, Liebe. Rahula, entwickle Meditation über Liebe, denn wenn du Meditation über Liebe entwickelst, wird jegliches Überwollen überwinden. Was ist Gegenteil von Liebe? Hass. Oder Überwollen. Patigha. Patigha oder Dosa. Da muss man verstehen, dass worüber mit den Elementen wird besonders betont, diese Fassung, Kontakt, Berührung. Tadibhava ist Neutralität in Berührung. Es ist Soheit im Sinne von Neutralität in Berührung. Wenn Michael hat gefragt, jetzt ist noch bessere Definition, bin ich dazu gekommen. Tadibhava hier bedeutet Neutralität, Soheit in Berührung. Tathata ist mehr Soheit im abstrakten Sinne. Und die Neutralität in Berührung, indem man was berührt wird, man sich nicht da, wenn es unangenehm ist, man sich nicht ärgert, wenn es angenehm ist, man haftet nicht, man klammert sich nicht daran. Was ist die Voraussetzung dafür? Was ist der Grund dafür, dass man so machen kann? Nummer eins, Grund ist Liebe. Wenn Liebe da ist, dann lernt man, wird man allmählich imstande sein, was man berührt, man haftet nicht und man verwirft nicht. Das ist diese Tadibhava. Was ist dann, er hat erwähnt Gegenteil. Was ist diese Nähe Feind von Liebe ist dann ferne Feind von Liebe ist was? Hass. Und Nähe Feind ist Anhaften. Diese ferne Feind zu sehen ist sehr klar. Wenn man Liebe hat, man kann sich nicht ärgern. Aber diese Nähe Feind ist nicht so klar zu sehen. Und deswegen wir sind über Liebe in Verwirrung und durch Liebe enttäuscht, weil wir nicht diese nahe Feind von Liebe entdecken können. Nur wenn wir sehr klar diesen nahen Feind von Liebe sehen können, dann wird uns die Liebe befreien können. Dann werden wir imstande sein, diese Tadibhava, diese Neutralität in Kontakt zu üben. Neutralität in Berührung zu üben. Ist das klar? Ja? Na bitte, bitte üben Sie. Richtig. Die gute Mutter will alles Gute für was sie kann für das Kind machen, aber indem sie anhaftet, das Kind wird sich wehren und wird immer machen das Gegenteil, was sie sich wünscht. Sie wird immer mehr frustriert. Das ist diese Komplexen, die wir in der Welt sehen. Das ist nichts anderes als Samsara. Warum? Liebe ist das Schönste, das der Mensch sich wünscht und das er erfahren möchte. Immer sehnt sich danach, aber indem er nicht klar sieht, diese nähere Feind von Liebe, er ist immer dieselbe Sache, die so schön ist, wird zu seinem Gefängnis, wird zu seinem Bündnis. Also solange Liebe mit dieser näheren Feind verbunden ist, ist es Liebe mit Bündnis. Liebe mit Frustration. Nur wenn dieser nähere Feind klar gesehen wird, entdeckt wird, und man sieht klar, wo das Problem steckt, dann wird man imstande sein, diese metta-wahre Liebe zu üben, um neutrale diese Tadibhava, neutrale Kontakt, um dadurch Erleuchtung zu erreichen. Ist das klar? Ausgedrückt? Was ist Zustand von einem erwachten Mensch? Wir haben schon darüber gesprochen. Chalanga Upeka, die Fähigkeit von Gleichmut. Gleichmut heißt nicht, dass er nicht weiß, diese Semmelknödel schmecken so gut. Er weiß genauso. Der Arahat weiß, diese Knödel schmecken so gut, aber er lässt sich nicht täuschen. Angenehme Gefühl täuscht ihn nicht, denn er ist. Dann was kommt morgen? Diese absolute Tadibhava, Fähigkeit zu absolute Tadibhava, ist sogar nicht eigen den Arahats, ist nur der Buddha selbst hat die absolute Perfektion von Tadibhava. Der Arahat, der indische Arahat, wenn Curry gekocht wird, dann er isst mehr Curry als Semmelknödel. Der tschechische Rat, der isst mehr Semmelknödel als Curry. Der chinesische Rat isst mehr Tofu. Aber der Buddha immer gleich. Nein. Das ist diese Größe von Buddha. Sie sollen danach versuchen, ein bisschen sich näher. Der Buddha hat, als er mal ganze Wasser, 3 Monate, hat er nun Pferdeessen gegessen. Ein Brahmane hat ihn eingeladen. Und dann hat er immer alles vergessen, dass er ihn eingeladen hat zu Wasser. Dann der Buddha hat 3 Monate lang nur diese, was Ananda für ihn gemalt hat, diese Pferdeessen. Ganz Hafer. Ja. Ganz ruhig, so wie die tschechische Rat, so wie die, die tschechische Rat, so wie die die indische Arahat Curry essen, so hat er diese Hafer Pferde essen oder wie tschechische Arahat Knödel essen. Ganz ruhig und gelassen, so hat er gegessen. Wenn sie so machen können, dann prima. Also da haben wir zu viel gesprochen, die Zeit ist bald vorbei. Dann Nummer 1, natürlich Liebe. Wenn wir viel Liebe üben, können wir dazu kommen, dass wir bei neutralem Kontakt bleiben. Obwohl es angenehm ist oder unangenehm ist, wir ärgern uns nicht, wir anhaften nicht. Das ist Tadibhava. Und was ist Nummer 2? Dann entwickle Meditation über Mitgefühl, Karuna. Denn wenn du Meditation über Mitgefühl entwickelst, wird jegliche Grausamkeit, Vihimsa heißt jegliche Gewalt, ist noch besser vielleicht. Grausamkeit ist auch Was ist besser, Grausamkeit oder Gewalt? Gewalt ist besser. Hm? Gewalttätigkeit. Gewalttätigkeit. Hm? Dann der entfernte Feind von Mitgefühl ist Gewalt. Hm? Und was ist nähere Feind? Das ist sehr, sehr schwer zu... Mitleid. Nee, wir sprechen von Mitleid. Nähe, die ferne Mitgefühl, Mitleid. Hm? Ah, ja, richtig, richtig. Leiden, Mitleid. Hm? Sogar der Avalokiteshvara, das wir da haben, der Kuan Sri Imbosa, der größte Yogi, größte aller Yogis, der, so wie Shiva Perfektion in Mitgefühl geübt hat, wenn Avalokiteshvara sieht dieses Leiden in der Welt, Träne kommt in Auge. Aber durch Kraft von seiner Meditation, diese Träne wird dann zu Tara, was die Lieblingsgottheit von den Tibetanern ist, diese Tara, diese Dünne. Die Dünne. Sehr dünn, da. Weil sie ist so viel Mitgefühl, dass sie nicht viel Zeit zu essen hat. Also mit Mitleid ist dann diese ferne. Diese nahe Feind von Mitgefühl, Mitleid. Ich immer mische die zwei, Mitgefühl und Mitleid. Das ist gut. Also unsere Mitleid wird zu Perfektion, unsere Mitgefühl wird zu Perfektion, wenn wir es von Mitleid befreit haben. Die besondere Eigenschaft von Buddha, wodurch sich der Buddha auch von den normalen, erwachten, erleuchteten Menschen unterscheidet, ist, dass der Buddha hat zu jeder Zeit in Kontinuität von seinem Geist, er hat objektlose Metta und objektlose Karuna, objektlose Liebe und objektlose Mitgefühl. Er braucht nicht etwas zu sehen, einen leidenden Mensch oder irgendwelchen Wesen, damit er Liebe und Mitgefühl hat. Es ist immer da. Es kann nicht, es braucht keinen Objekt. Das ist dann die höchste Perfektion in Liebe und Mitgefühl. Höchste Ideal. Deswegen ist er Buddha geworden, indem er diese Qualitäten zur Perfektion, nachdem er diese Qualitäten von Liebe zur Perfektion gebracht hat, nur danach hat er diese Upekkha, Gleichmut zur Perfektion gebracht. Nicht früher. Der Arahat bringt Gleichmut zur Perfektion, aber die an der diese Liebe ist noch, muss nicht unbedingt, ist nicht perfekt. Deswegen die Meditation von Buddha lässt sich nicht mit Meditation von den Arahat vergleichen. Er ist so wie Himalayas verglichen mit den Riesengebirgen. Aber Riesengebirge ist auch nicht schlecht. Dann, was kommt noch? Rahula, entwickle Meditation über Mitfreude. Wenn du Meditation über Mitfreude entwickelst, wirst du jegliche Missgunst, Missgunst, Arati, Missgunst. Ja, okay, kann man sagen. Hm? Nein. Ist gut. Nein. Neid. Was Leid? Neid. Neid. Nein, das ist nicht Missgunst ist besser. Arati. Arati ist. Neid heißt was anderes in Kali. Neid heißt Issa. Nicht Arati. Und was ist, das ist diese Missgunst, Arati oder Issa, das heißt, was hast du gesagt? Neid. Ist dann ferne Feind von Mudita. Die können nicht zusammen existieren. Und was ist nahere Feind? Wann wird Mudita perfekt? Wenn es keine Sprecherei oder keine Exultation, wie sagt man? Übertreibung. Exaltation, wie sagt man? Übertreibung. Nein, das ist nicht Übertreibung. Dass man so aufgeregte Freude, wie sagt man auf Deutsch? Übermut. Übermut vielleicht. Aufgeregte Freude. Was ist das? Die aufgeregte Freude, wie kann man sagen am besten? Sie verstehen, was für Gefühl da vorhanden ist. Hysterie vielleicht auch. Hysterie ist nicht gut. Vielleicht finden wir was noch Besseres. Euphoria, auf Griechisch kann man sagen. Euphorie ist dann diese nahere Feind von. Euphoria ist mit Aufgeregtheit, Freude. Und über die anderen sprechen wir morgen. Jetzt kommt Gleichmut. Gleichmut ist sehr wichtig. Wir sollen das verstehen dann mit den anderen zusammen. Und dann machen wir kleine Pause. Und morgen geht es weiter. Bitte? Das ist im Kommentar. Im Buste gemacht. Das ist schon. Nein, lass noch an. Ich möchte noch mit der Gesang runter. Okay. Ist das nicht schon? Das kann ich dann schneiden, das was wir jetzt werden. Okay. So, jetzt kommt Karaniyamita Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniyamartha kusalena yantam santam padam abhisamecha sahako ujucha sujucha suvacho chasya mudu anatimani santu sakocha subarocha apakichocha salanka urti Santendriyocha nipakoche apangamu kuleso anahugito Nachakunda samachare kinchi enyamyum Pare upavadeyum sukhinova keminotu Sabe satta bhavantu sukhitatta Yeke chipana bhutati tasava tamurava anavasesa Nikava yeva mahantava majima rasasa anakatula Dithava yeva radhita yeche dure vasanti avidure Bhutava sambhavesi va sambe satta bhavantu sukhitatta Naparam nikumpeta nati manyete kanchinam kinchi Narosana patikasanya namanya manyasa dukam micheya Mata yata niyam putta mayasa eka putta manurakye evam pisabha bhute sumanasam bhavaye aparimanam metanchasa palokasmi manasam bhavaye aparimanam Buddhaṃ adocha tiriyāṃca asambhādhaṃ mareraṃ asapattaṃ Thittaṃ charaṃ nisinno va sayanno va yāvatassa vigataṃ indo Etaṃ satiṃ adhitteya brahma etaṃ viharaṃ idhiyam ahu Dittin chanu parama sinava dasanena sampanno Kane suvinaya geta nahi jatu gavasriya punareti ti Etena sacheva jena hotute jaya mangalan Etena sacheva jena nasantu sabu padava Etena sacheva jena sabbe roga upassamentute.